Gas, hör die 500 PS. Fahren durch die Stadt, geht ihr an Los Angeles. Alles macht schwarz, Maserati, GTS. Manchmal gibt's Palaver, doch es regelt sich von selbst. Fühl mich wie Rocky, Rabe graviert auf dem Cockpit. Lipglas am Sippe, Kind der 90er Jahre wie Mobb Deep. Der Mauer ist topfit, gibt dir den Sound und die Optik. Aus reiner Routine die Glock mit, denn recht wie nicht Scott Fam. Konkurrenz mir fällt gerne ein, alle Winner in unserem Team. Bin ein Schwer Bitch in deiner Team und auf dem Juice Magazin. Ihr Sound ist Vanessa Mai, mein Sound direkt aus Marseille. Bin 5 auf seit Tag 1. Ich drück auf Gas, hör die 500 PS. Fahren durch die Stadt, GTA Los Angeles. Alles macht schwarz, Maserati, GTS. Manchmal gibt's Palaver, doch es regelt sich von selbst. Alle, ich drück aufs Gas, hör die 500 PS. Fahren durch die Stadt, GTA Los Angeles. Alles macht schwarz, Maserati, GTS. Manchmal gibt's Palaver, doch es regelt sich von selbst. Fühl mich wie Rambo, fahr durch die Straßen von Hamburg. Brauche niemand, der mich schützt, kann lieber unterm Ritz unverdunkelt. Das Scheiben wie ein Phantom. Komm und kauf dir einen Kampf und ruf, oder brauchst du einen Kram Koks. Meine Lieder alles jetzt gibt, niemand, der mich fickt. Ist sieben übers Land wie ein Sandsturm. Come on, dance for body. Aufs Gas, hör die 500 PS. Fahren durch die Stadt, GTA Los Angeles. Alles macht schwarz, Maserati, GTS. Manchmal gibt's Palaver, doch es regelt sich von selbst. Alle, ich drück aufs Gas, hör die 500 PS.